Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen nun das Hörspiel Mord im Pfarrhaus nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie aus dem Jahr 1930. Es ist der erste Roman, in dem die später berühmte Miss Marple ermittelt. Zwar steht sie in diesem frühen Werk noch nicht im Vordergrund, für die Lösung des Falles ist ihre Mithilfe jedoch unabdingbar. Meine Herrschaften, ich weiß, warum Sie in unser Dorf gekommen sind. Ich habe das Geheimnis ja schließlich auch gelöst. Ach, bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich stelle nur rasch den Gartenschlauch ab. Der Rasen hat nun genug bekommen. Einen Augenblick, bitte. So, da werden wir wieder. Mein Name ist Marple. Jane Marple. Ich wohne in unserem Dorf seit 30 Jahren. Da drüben ist unser Pfarrhaus. Dort ist das Schreckliche passiert. Von hier aus können Sie direkt in den Hintergarten hineinsehen und auf die Terrasse, die ins Wohnzimmer führt. Dort, zwischen den Obstbäumen, das ist das Atelier. Dieser Schuppen mit dem großen Dachfenster, das der Maler Lawrence Redding gemietet hatte, weil sein eigenes Häuschen zum Malen zu dunkel war und wo auch allerhand passiert ist. Können Sie es gut sehen? Hier, nehmen Sie doch bitte meinen Feldstecher. Da können Sie alles haarscharf erkennen. Ich habe diesen Feldstecher natürlich nur, um den Flug der Vögel verfolgen zu können. Ich bin ja schließlich nicht wie Frau Price-Ridley, die auf der anderen Seite des Pfarrhauses wohnt und von ihrem Fensterhaus alles wie eine Hyäne bewacht. Also, am Tag des Unglücks stand Frau Price-Ridley wie immer auf ihrem Wachposten, als Oberst Hampton, unser Kirchenobmann, ins Pfarrhaus ging, um die Kirchenbücher zu überprüfen. Sie hatte sich beim Oberst beschwert, am Sonntag eine Pfundnote in den Klingelbeutel getan zu haben, während ihre Spende hinterher nur als 10 Schillinge verlesen wurde. Daraufhin teilte der Oberst unserem Pfarrer mit, dass er am kommenden Dienstag, 17:45, eine Kirchengeldüberprüfung im Pfarrhaus vornehmen würde. Punkt 17:45 marschierte also der Oberst durch die Vordertür des Pfarrhauses. Mary, das Dienstmädchen, teilte ihm mit, dass sich der Pfarrer verspäten würde. Der Oberst möchte bitte so lange im Arbeitszimmer Platz nehmen. Das sah Frau Price-Ridley noch. Aber dann wurde sie von ihrem Wachposten durch einen merkwürdigen Telefonanruf abgerufen. Doch davon später. Was Frau Price-Ridley nicht mehr sah, war, wie der Maler Lawrence Redding das Pfarrhaus eine halbe Stunde später verließ. Am Tor des Vorgärtchens begegnete er gerade noch dem Pfarrer, der zu seiner Verabredung mit Oberst Hampton ins Haus wollte. Hallo, Redding. Wollen Sie zu mir? Nein, Herr Pfarrer. Ich habe mich nach Ihrer Frau erkundigt. Ich wollte Ihr Porträt fertig machen, aber augenblicklich habe ich scheinbar kein Glück mit meinen Modellen. Ja, ich habe davon gehört. Oberst Hampton hat sich neulich aus dem Gutshaus rausgeworfen. Ja, weil ich seine Tochter Virginia im Badeanzug gemalt habe. Tja, wir haben alle unsere Schwierigkeiten mit dem guten Oberst. Ich habe jetzt gleich eine Besprechung mit ihm, wenn Sie ein wenig warten wollen. Meine Frau ist heute nach London gefahren. Sie muss aber bald zurück sein. Nein, danke. Ich schaue dann später nochmal vorbei. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Wiedersehen, Redding. Tja. Oberst Hampton noch da? Ja, Herr Pfarrer, im Arbeitszimmer. Ach ja. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, dass ich Sie habe warten lassen. Ein Dringlichkeitsver... Der Pfarrer hatte guten Grund, den Himmel anzurufen. Vor ihm, über den Schreibtisch gebeugt, lag Oberst Hampton, der Kirchenobmann von St. Thomas. Er trat heran und packte den Oberst bei den Schultern. Der tote Körper rutschte herunter, ihm direkt zu Füßen. In diesem Augenblick jagte Dennis, der Neffe des Pfarrers, auf seinem Fahrrad heran, sprang ab und ging über die Terrasse ins Arbeitszimmer. Onkel? Onkel, ich muss dir erzählen. Dennis, rasch, hol Dr. Haycock. Was ist denn los, Onkel? Und was versteckst du denn hinter deinem Rücken? Ein Unfall. Los, beeil dich. Lass doch mal sehen. Mach, dass du rauskommst. Ja, ich gehe ja schon. Du lieber Gott. Na, Pfarrer, alles in Ordnung? Was wollen Sie hier, Mary? Zu Sie machen mir Spaß, Herr Pfarrer. Sie haben mich doch vorhin gerufen. Ich konnte nicht gleich kommen wegen Tom Jones. Der singt gerade im Radio und wegen Tom Jones. Oh, der Herr Oberst. Ist der tot? Ich weiß es nicht. Ja, der war doch eben noch so gut wie neu. Gehen Sie wieder in Ihre Arbeit und reden Sie nicht viel. Dr. Haycock muss gleich hier sein. Und gestern haben Sie noch gesagt, dass er am besten tot wäre, der Herr Oberst. Wie das manchmal so geht. Ach, der Herr Doktor. Guten Tag, Mary. Tag, Herr Doktor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Len, was ist denn los? Ich traf Dennis auf der Straße. Er sagte was von einem Unfall. Gott sei Dank, dass Sie da sind, Doktor. Bitte hier. Sehen Sie, der Oberst. Ich glaube, er ist tot. Nun? Ja, er ist tot. Entsetzlich. Und ausgerechnet hier. Ich würde sagen, er ist vor 25 bis 30 Minuten gestorben. Das Blut fängt bereits an zu gerinnen. Selbstmord? Mit einem Schuss in den Hinterkopf? Ja. Und nirgends eine Waffe. Ich rufe Inspektor Slack an, gestatten Sie? Aber ich bitte Sie. Jetzt muss der Polizeiinspektor doch noch ins Pfarrhaus kommen. Dabei ist er ein eingefleischter Atheist. Inspektor Slack? Ja, hier, Haycock. Kommen Sie bitte sofort rüber ins Pfarrhaus. Nein, dienstlich. Ich glaube an Mord. Mord? Tja, eine böse Angelegenheit. Ich weiß, er war nicht gerade sehr beliebt. Aber darum muss man ihn doch nicht gleich umbringen. Menschen werden aus den merkwürdigsten Gründen umgebracht. Ja. Und da ist noch etwas recht merkwürdig. Und, das wäre? Ich wurde angerufen, den alten Abbott dringend zu besuchen. Als ich dort ankam, war er sehr überrascht. Es ging ihm viel besser und seine Frau schwor, niemand von ihnen hätte mich angerufen. Ach, da kommt mein Hilfspfarrer. Sagen Sie mal, Horst. Ja? Wo waren Sie während der letzten halben Stunde? Ich? Wieso? In der Kirche. War sonst noch jemand in der Kirche? Naja, der Küster, der war auch in der Kirche. Oh Gott. Blut. Ist er tot? Ja. Der Oberst. Oh Gott. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit auf dieser Erde. Wie er Sie am Sonntag degradiert hat, Herr Pfarrer, vor allen Leuten. Beruhigen Sie sich, mein Junge. Sie wissen, Sie dürfen sich nicht aufregen bei Ihrem Zustand. Kommen Sie, bringen Sie auf. Es ist entsetzlich. Onkel Len? Dennis! Onkel Len? Ich hab dir doch gesagt, dass du draußen bleiben sollst. Wieder mal typisch. Ist wirklich mal was los, sollen wir jung möglichst Ohren und Augen zukleben. Typisch. Nun geh schon, mein Junge. Geh. Ja. Typisch. Wieder mal typisch. Ich habe Horst auf sein Zimmer gebracht. Der arme Junge ist völlig durcheinander. Ja, armer Kerl. Hoffentlich ist er nicht ernstlich krank. Bevor er hierher kam, hatte er Enzephalitis lethargica, eine Schlafkrankheit. Solange er nicht irgendwelchen Aufregungen ausgesetzt ist, geht alles in Ordnung. Das ist doch diese Krankheit, bei der sich der Charakter eines Menschen völlig verändern kann. Ja, das kommt manchmal vor. Dieser Herr Sleck ist da. Inspektor Sleck, bitte. Mir auch recht. Hallo, Inspektor. Da. Mord im Pfarrhaus. Der Oberst. Auch das noch. Ja. Also, Herr Pfarrer, wie ist das passiert? Keine Ahnung. Er wartete hier auf mich. Wir waren verabredet. Weshalb ist er hergekommen? Wegen der Gemeindefinanzen. Ja. Irgendwo eine Waffe gesehen? Nein. Das Ganze riecht nach einem gut vorbereiteten Mord. Wie kommen Sie darauf? Der Pfarrer bekam einen getarnten Telefonanruf, der ihn aus dem Haus lockte. Ungefähr um 5:30. Wer rief an, Mann oder Frau? Es klang nach einer Frau. Ich dachte, es wäre Frau Eppert. Es kann aber auch ein Mann mit sehr hoher, verstellter Stimme gewesen sein. Auf jeden Fall wussten die Epperts nichts von einem Anruf. Und was für eine Schusswaffe war es? Was meinen Sie, Doktor? Ich würde auf einen Revolver tippen. Wie lange war Ihre Schätzung nach tot, als Sie ihn untersuchten? Eine halbe Stunde vielleicht. Warum hat er sich gerade an Ihren Schreibtisch gesetzt, Herr Pfarrer? Wollte er... Moment. Was haben wir denn hier? Mein lieber Herr Pfarrer, ich kann jetzt nicht länger warten. Da bricht es ab. Und hier oben steht 6.20 Uhr. Wie lange ist der Tod, sagten Sie, Doktor? Ungefähr eine halbe Stunde, aber... Jetzt ist es kurz nach 7. Sie wurden sofort geholt? Ja. Ja, sagen wir mal, Sie haben die Leiche 10 vor untersucht. Dann hätten wir die Tatzeit auf die Sekunde. Klar, weil der Oberst setzte sich an den Schreibtisch, um dem Pfarrer diese Nachricht zu schreiben. Der Mörder kommt leise herein und erschießt ihn, während er schreibt. Gestatten die Herren? Ja? Gestatten die Herren, dass ich eintrete? Fräulein Mappel. Ja, was wollen Sie denn hier? Ich habe den Herrn Pfarrer Himbeergrütze gekocht. Es ist noch ganz warm. Bitte, die Beeren sind aus meinem Garten. Ich habe sie... Ach, du lieber Gott. Der arme Herr Oberst. Wie entsetzlich für Sie, lieber Herr Pfarrer. Woher wissen Sie das alles? Von Ihnen, Herr Inspektor. Ich stand an der Terrassentür und habe zugehört. Wo waren Sie die letzte halbe Stunde? Ich? Ich habe meinen Rasen gesprengt. Es war recht trocken die letzten Wochen, nicht wahr, Doktor? Ja, aber jetzt bin ich kein Gärtner. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Herr Inspektor, ich habe noch ein paar dringende Krankenbesuche zu machen. Rufen Sie mich bitte an, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Darf ich mal telefonieren? Bitte, Inspektor. Danke. Tja, Fräulein Marple. Das ist wirklich ganz entsetzlich. Ja, schrecklich. Hallo? Ja, geben Sie mir die Wache. Ja, Thompson. Schicken Sie doch den Fotografen und ein paar Mann rüber, so schnell wie möglich. Ja, zum Pfarrhaus in Madrid. Ja. So, nun mal zu Ihnen, Fräulein Marple. Ja, bitte. Bitte, Herr Inspektor. Was wünschen Sie? Während Sie Ihren Rasen sprengten, haben Sie da irgendjemanden bemerkt, so... So gegen 6.20 Uhr, der hier ins Arbeitszimmer über die Terrasse ging oder rauskam. Psst. Hey, was machen Sie denn da? Dem Herrn Pfarrer Zeichen. Die Lehrer von der Sonntagsschule sind draußen in der Halle, Herr Pfarrer. Sagen Sie ihnen, Sie müssten mich heute entschuldigen. Kommen Sie mal her. Sie heißen doch Mary Jenkins, nicht wahr? Das sollten Sie nun langsam wissen, Herr Inspektor. Sie sind doch mit diesem Individuum verlobt. Wenn Sie meinen zukünftigen meinen, Herr Inspektor... Den der Oberst ins Gefängnis gebracht hat, wegen Wilderei. Aha, jetzt weiß ich, von wo der Wind weht. Die großen Verbrechen an die kleinen hängen. Mary, der Inspektor tut doch nur seine Pflicht. Haben Sie den Oberst hier reingeführt? Hab ich. Und dann? Und dann nichts wie in meine Küche, denn um 6.15 Uhr ist die Tom-Jones-Sendung. Und Sie haben nichts gehört? Doch, Tom Jones. Der war hier im Zimmer, fiel ein Schuss, der den Oberst getötet hat. Ich habe keinen Schuss gehört. Wenn Tom Jones singt, ist die Welt zwar für mich versunken, aber einen Schuss hätte ich gehört. Um wie viel Uhr kam der Oberst? Kurz nach 6. Und woher wissen Sie das so genau? Haben Sie auf die Uhr gesehen? Nein, gehört. Die Kirchenglocke nämlich, kurz bevor ich ihm die Tür aufmachte. Und dann sagte er noch, dass er sich ein paar Minuten verfrüht hätte und wollte auf den Herrn Pfarrer warten. Und Sie haben wirklich keinen Schuss gehört? Ach, also das fragen Sie mich nun schon zum dritten Mal. Nein. Und wenn Sie mich jetzt nicht entschuldigen, passiert ein Unglück in der Küche. Dann können Sie von der Frau Pfarrer aber was erleben. Oh, da kommt sie gerade. Guten Abend, Frau Pfarrer. Guten Abend, Mary. Nanu, so viel Besuch? Guten Abend. Liebling, ein Unglück ist passiert. Ja, was denn? Der Oberst ist ermordet worden. Der? Oh Gott. Sie waren in London, Frau Pfarrer? Ja, ja. Wann sind Sie zurückgekommen? Jetzt mit dem 5:05 Zug. Ich hatte noch einige Einkäufe am Bahnhof zu erledigen und bin dann zu Fuß. Aber das ist ja furchtbar. Ja, schön ist es nicht, Frau Pfarrer. Wenn Sie uns jetzt bitte allein lassen würden, falls ich Sie brauche, lasse ich Sie rufen. Danke, Herr Inspektor. Kommen Sie, Mary. Ja, doch, gnädige Frau. Guten Abend, Inspektor Schleck. Was wollen Sie denn hier, Herr Redding? Na, schon bei der Arbeit? Ja. Und dann sagen Sie doch mal gleich, Redding, wo Sie die letzte Stunde waren. Muss das sein? Ja, ich glaube schon. Also? Von 6 bis 20 nach, da war ich bei den Hendersons. Die wollen ein paar Bilder von mir kaufen, nett, nicht? Tja, und dann? Dann kam ich die Straße vom Dorf hier rauf, über den Rasen zu meinem Atelier, hier gegenüber. Hm. Kamen Sie nicht auch in die Nähe der Terrasse? Nein, warum? Sind Sie ganz sicher? Na, völlig. Das stimmt, Herr Inspektor. Ich habe es nämlich gesehen. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Wann haben Sie denn Ihr Atelier wieder verlassen? Gegen 6:30 Uhr oder 6:40 Uhr. Ich ging direkt ins Dorf. Irren Sie sich da noch nicht? Fragen Sie doch Fräulein Marple. Ja, Herr Inspektor, das stimmt. Fräulein Marple sieht alles, hört alles. Und später? Hat Ihnen das der Pfarrer nicht gesagt? Was soll der Herr Pfarrer mir gesagt haben? Gott, wie dumm von mir. Dann waren Sie, Herr Pfarrer, der einzige Zeuge. Herr Inspektor, wie gefällt Ihnen dieses Spielzeug? Vorsicht! Mit einem Revolver spielt man nicht darum. Wo haben Sie ihn her? Es ist meiner. Ein 32er. Also der Pfarrer hat Ihnen nicht erzählt, dass er mich aus seiner Haustür kommen sah, als er zurückkam. Es war 7:15. Geben Sie die Waffe her, Redding. Keine Bewegung! Sonst geht das Ding los. Ja, ich habe ihn getötet. Er hat es verdient und ich bereue nichts. Wenn ich nicht den Pfarrer vor der Haustür getroffen hätte, wäre ich davongekommen. Pech. Ich warne Sie, Redding. Alles, was Sie sagen, wird zu Protokoll gebracht und vor Gericht als Beweismaterial gegen Sie verwandt. Warum sehen Sie denn alle so verängstigt aus? Ein Mord genügt doch im Augenblick. Fangen Sie, Inspektor. Und lassen Sie das Ding nicht fallen. Ja, das klang alles so einfach. Der Inspektor war natürlich glücklich. Anfangs. Ach, ich habe Ihnen noch gar nicht von Ann Hampton berichtet, Oberst Hamptons zweiter Frau und Virginias Stiefmutter. Ann war eine kühle Schönheit und wohl 20 Jahre jünger als ihr Mann. Virginia hasste ihre Stiefmutter. Auf die Ermordung ihres Mannes reagierte Ann eigenartig. Sie war verhältnismäßig ruhig. Virginia schien der Tod ihres Vaters nichts auszumachen. Ich hörte sie am nächsten Morgen zufällig im Mordzimmer bei einem Gespräch mit Dennis, dem Neffen des Pfarrers, der in die kleine Virginia ziemlich verliebt war. Ich hätte nie gedacht, dass irgendjemand Papa je umbringen würde. Obwohl eine ganze Menge Leute Grund dazu hatten. Ich zum Beispiel. Mehrmals. Virginia. Muss eine hübsche Überraschung für deinen Onkel gewesen sein. Gott sei Dank war ich zu dieser Zeit im Kino. Sag mal, hast du hier irgendwo mein Käppi gesehen? So ein kleines gelbes. Na, wenn es hier rumlag, dann hat es bestimmt der Inspektor gefunden. Das ganze Unglück ist nur passiert wegen meines Bikinis. Bekommt Lawrence Redding nun eigentlich lebenslänglich oder wird er noch altmodisch gehängt? Du hast Nerven. Du redest, als ob der Tod deines Vaters dir völlig gleichgültig wäre. Ist mir gar nicht gleichgültig. Wenn er nicht so ein dämliches Testament hinterlassen hätte, in dem er das meiste N vermacht hat, könnte ich jetzt unbehelligt nach London abdampfen. Ich könnte dich erschlagen. Hau ab. Ist Bubi bange vor der bösen Virginia? Los, raus! Raus! Du musst was verstehen. Hallo? Ja, am Apparat? Oh, Frau Price Ridley. Nein, hier ist er nicht. Keine Ahnung. Haben Sie mal auf der Wache nachgefragt? Vielleicht ist er auf dem Weg hierher. Oh, das tut mir aber leid. Ich würde mir deswegen keine Sorgen machen. Schrecklich. Schrecklich. Onkel Len. Ja? Onkel Len, ich habe zwei Fußspuren im Rosenbeet gefunden. Ziemlich klein, die sind bestimmt nicht von Lawrence Redding. Glaubst du, der Inspektor wäre daran interessiert? Anzunehmen, es ist anzunehmen. Griselda. Weißt du, Len, ich muss immerzu über den Mord nachdenken. Warum sollte es ausgerechnet Lawrence Redding getan haben? Warum? Oh, eine Art Motiv hatte er schon, Tantchen. Weil er Hausverbot wegen Virginias Bikini-Bild hatte? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wenn das ein Motiv sein soll, dann hätte doch wohl beinahe jeder eins. Anne, um an das Geld ihres Mannes zu kommen. Mary, um ihren Wilddieb vom Gefängnis zu bewahren. Und Onkel Len, um einen lästigen Kirchenobmann loszuwerden. Dennis! Ja, und was wäre mit deiner geliebten Virginia? Sie wollte Geld und Freiheit, um endlich nach London zu kommen. Ich begreife das Ganze nicht. Außerdem habe ich Kopfweh. Kein Wunder. Na klar, die halbe Nacht Polizei, dann Mordkommission, Leichenwagen. Dennis, bitte hör auf. Entschuldige, Tantchen. Soll ich dir eine Tasse Tee organisieren? Ach, das wäre lieb. Vielleicht kannst du Mary rumkriegen. Kann ich. Für mich macht die alles. Bestimmt. Mary? Mary? Ja, also. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lawrence Redding wird womöglich wegen Mord angeklagt. Vielleicht. Aber Liebling. Liebling, wir dürfen uns nicht alle verrückt machen lassen. Und ich muss mich um die Gemeinde kümmern. Eben rief Frau Price Ridley an, sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Oh, glauben Sie doch das nicht, Herr Pfarrer. Frau Price Ridley, die hat ein Fell wie ein Nilpferd. Guten Morgen, Freund Marple. Guten Morgen. Ich hoffe, der gestrige Abend war nicht zu viel für Sie. Im Gegenteil, Frau Pfarrer. Menschen meiner Generation haben noch die nötige Widerstandskraft für solche Fälle. Der Doktor ist da. Guten Morgen. Guten Morgen, Doktor. Ist der Inspektor schon da? Auf der Polizei sagten Sie, er ist auf dem Weg hierher. Danke, Mary, ist gut. Bitte. So, der Inspektor kommt schon wieder. Aha, heute Morgen scheint sich ja hier allerhand zu versammeln. Ah, und da kommt auch schon der Herr Hilfspfarrer. Guten Morgen. Guten Morgen, Horst. Guten Morgen, Horst. Mary sagt, Sie haben wieder nicht gefrühstückt. Guten Morgen, Frau Pfarrer. Doch, doch, ich habe eine Tasse Kaffee getrunken, bestimmt. Sie sehen so vergrämt aus, Herr Hilfspfarrer. Warum? Das Verbrechen ist aufgeklärt, der Mörder gefasst. Wir können jetzt alle wieder ruhig schlafen. Nur Sie. Sie haben die letzte Nacht nicht viel geschlafen, Herr Hilfspfarrer. Die ganze Nacht brannte Licht in Ihrem Zimmer. Schlecht für einen jungen Mann. Finden Sie nicht auch, Herr Doktor? Nicht unbedingt, Fräulein Marple. Ich habe auch manche Nacht durchgelesen, als ich jung war. Der Tod des Oberst ließ mir keine Ruhe. Herr Pfarrer? Ja? Der Zettel von ihm, da auf Ihrem Schreibtisch. Stand da vielleicht etwas von Bedeutung drauf? Nichts, mein Junge. Nur, dass er nicht länger warten könnte. Das ist aber sehr merkwürdig, meiner Meinung nach. Natürlich ist das merkwürdig. Bitte entschuldigen Sie mich. Arme Haus. Tja, die jungen Leute sind heute ziemlich eigenartig, nicht? Ja, ja, schon. Sie müssen das verstehen, diese Angelegenheit hat Griselda furchtbar mitgenommen. Aber bitte, bitte nehmt doch Platz. Danke. Ja. Dankeschön. Danke vielmals, Herr Pfarrer. Ja, mich hat die Sache auch beunruhigt. Denn irgendwie ist es doch überraschend, dass Lawrence Redding den Mord gestanden hat. Wieso? Nicht, dass er ihn begangen hat, aber so einfach zu gestehen. Ja, und wenn er nicht gestanden hätte, dann wären wir alle unter Mordverdacht, nicht wahr? Nicht alle. Wie Sie wissen, lieber Doktor, ist das Studium menschlicher Schwächen meine liebste Nebenbeschäftigung. In diesem Dorf haben Sie dazu reichlich Gelegenheit. Allerdings. Die menschliche Natur ist überall faszinierend. Man nimmt irgendein Objekt, zum Beispiel den Regenschirm des Schlächters, der verlassen am Kleiderständer des Drogisten hängt, und schließt daraus, dass der Schlächter eine Affäre mit der Frau des Drogisten hat, während dieser sich mit der Frau des Kolonialwarenhändlers in der Stadt trifft. Ja, was leider den Tatsachen entspricht. Wäre es nicht aufregend, ein wirklich großes Geheimnis auf dieselbe Art und Weise zu lösen? Ja, ja, aber hier geht es um Mord. Und Lawrence hat nun mal gestanden. Daran können Sie auch nichts ändern. Sonst würden Sie noch kombinieren, Len hätte Kirchengelder unterschlagen. Oh, meine Liebe, ich würde etwas ganz anderes kombinieren und jemanden ganz anderen verdächtigen. Sherlock Holmes persönlich. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen, Morgen, Inspektor. Mary? Ja? Sind Sie ganz sicher, dass Sie gestern Abend keinen Schuss gehört haben? Na, meinen Sie den Schuss, der ihn umgebracht hat, Herr Inspektor? Nein, habe ich nicht. Na, vielleicht einen anderen Schuss. Na, irgendwelche anderen Schüsse. Also, wenn Sie mich so fragen. Ja, vom Wald drüben. Da wird ja immer rumgeknallt. Na, und diesen Schuss, haben Sie den gehört, bevor oder nachdem der Oberst gekommen war? Danach, Sherlock Holmes. Ich würde sagen, etwa 20 Minuten danach. Denn Tom Jones ist immer von 6:45 an im Radio. Ja, ja, Inspektor Mary hat recht. Ungefähr 6:20 hörte ich auch einen Schuss aus der Ferne. Aber hier im Zimmer wurde geschossen. Das muss doch irgendjemand gehört haben. Na, also bis Sie sich darüber geeinigt haben, gehe ich lieber zurück in meine Küche, denn ich habe einen saftigen Fasan im Ofen. Doktor. Ja? Haben Sie schon die Kugel entfernt? Ja, hier ist der Inspektor. Danke. Ja, 32, ja. Na, Mauser, hier ist der Bericht. Mhm. Frau Price-Ridley. Oh. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag, Frau Price-Ridley. Sie wollen mich sprechen? Ja, dringend, dringend. Und ich bestehe darauf, dass man dieser Angelegenheit größte Aufmerksamkeit schenkt. Schändlich, es ist einfach schändlich. Frau Price-Ridley erhielt einen anonymen Telefonanruf. So, aha. Ja, aber ich bin hier wegen der Mordaffäre. Was geht mich denn Ihre Mordaffäre an? Mich hat man beschimpft, an meinem eigenen Telefon beschimpft. Ja. Also, was ist passiert, Frau Price-Ridley? Ich wurde angerufen. Wann? Gestern Abend, ungefähr 6:55. Man hat mich bedroht. Ja, was ist passiert? Also, darüber verweigere ich als Dame jegliche Auskunft. Was Unzüchtiges? Ja. Konnten Sie es denn verstehen? Ja, natürlich. Würde ich mich denn sonst beschweren? Na, war es die Stimme eines Mannes oder einer Frau? Na, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das war ein degeneriertes Wesen. Frau Price-Ridley, was hat diese Stimme gesagt? Gesagt? Sie sind ein bösartiges Klatschweib. Und wenn Sie in Zukunft nicht Ihr verdammtes böses Maul halten, dann werden Sie das noch bitter bereuen. Und ich schrie zurück ins Telefon. Ja, wer zum Teufel sind Sie denn? Auf die Stimme antwortete, ich bin Mohammed der Rächer. Und als ich dann noch einen Schuss hörte, da fiel ich vor Schreck aus meinem Stuhl. Von wo kam der Schuss? Der Schuss kam von draußen, vom Wald. Sind Sie ganz sicher? Ja, natürlich bin ich sicher. Wo wird denn sonst geschossen als im Wald? Danke. Und wann war das alles? Das sagte ich bereits, Inspektor. Das war 6:55. Gut. Wir werden der Sache nachgehen. Das ist Sache? Sie müssen sich nicht so aufregen. Der Inspektor wird sich schon drum kümmern. Also, überaus merkwürdige Dinge gehen ja vor hier in diesem Dorf. Und der Oberste wollte sich ja auch um alles das kümmern. Und wohin ist er damit gekommen? Also, wahrscheinlich bin ich jetzt als Nächste dran. Ja, richtig ist nur, dass sie kurz vor 6:30 einen Schuss gehört hat. Und dass der Telefonanruf kam, genau zu dem Zeitpunkt des Mordes und sie von ihrem Vorderfenster wegbrachte, das direkt auf die Front des Pfarrhauses geht. Sehr richtig, Frau Mappel. Ja, aber einige Dinge sind mir noch nicht ganz klar. Ich muss diesen Herrn Lawrence Redding deshalb nochmals hier verhören. Hier? Warum hier? Mit Ihrer Erlaubnis, ich habe ihn mitgebracht. Ich muss ihm hier am Tatort ein paar Fragen stellen. Wir sind mit seiner Aussage nicht ganz zufrieden. Ach, so. Jennings, bringen Sie Herrn Redding heim. Jawohl, Herr Inspektor. Hier? Muss das sein? Ja, leider, Frau Pfarrer. Ja, ich benötige Sie und Fräulein Mappel jetzt nicht mehr. Schön, bitte, bitte, Herr Inspektor, ganz wie Sie wollen. Aber haben Sie denn auch irgendeinen Zeugen, der die Aussage von Lawrence Redding bestätigen kann, wo er sich zwischen 6 und 7 gestern Abend befand? Das hatte ich ja ganz vergessen, Fräulein Mappel. Sie sprengten ja Ihren Rasen. Ja, ja. Ja, also wenn Sie bitte bleiben würden. Ja, freut mich sehr, Ihnen behilflich sein zu können, Inspektor. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Redding. Guten Tag. Guten Tag. Lawrence, es tut mir unendlich leid. Frau Pfarrer, dürfte ich Sie bitten? Ich benötige Sie im Augenblick nicht. Bitte. Herr Lawrence, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann... Frau Pfarrer, bitte. Ich gehe schon, Herr Inspektor. Also, Herr Redding? Verstehe. Rekonstruktion des Verbrechens an Ort und Stelle. Na dann los. Nach Ihrer Aussage hatten Sie mit Oberst Hampton gestritten, verloren Ihre Selbstbeherrschung und erschossen ihn kurzerhand. Ja. Wo war der Oberst, als Sie ins Zimmer traten? Er saß am Schreibtisch. Stand er auf, als Sie hier hereinkamen? Ja. Ja, aber als man ihn fand, saß er erschossen auf dem Schreibtischstuhl, da? Sobald er mich erkannte, ersetzte er sich wieder. Würden Sie bitte den Hergang genauestens schildern? Bitte sehr. Also, ich kam durch diese Tür. Der Oberst, nachdem er aufgestanden war und sich wieder gesetzt hatte... Wo waren Sie, nachdem er aufgestanden war und sich wieder gesetzt hatte? Na, drüben im Fenster, bei der Terrasse. Und dann? Dann fing er an, sich mit mir zu streiten. Worüber? Hauptsächlich, weil ich seine Tochter im Bikini gemalt habe. Tja, und? Er wurde ausfallend, ich verlor meine Selbstbeherrschung und erschoss ihn. Sie standen also dort beim Fenster, dann verloren Sie plötzlich die Selbstbeherrschung, gingen um ihn herum und schossen ihn von hinten in den Kopf. Nein. Nein. Der Schalldämpfer? Schalldämpfer? Niemand hat einen Schuss gehört. Ich besitze keinen Schalldämpfer. Der Lauf Ihrer Pistole ist aber für einen Schalldämpfer eingerichtet. Herrje, ist doch egal. Ich habe eben ohne Schalldämpfer geschossen. Nach Ihrer Aussage haben Sie Oberst Hampton um 6.45 Uhr erschossen. Moment. Dann lügt Redding. Später als 6.30 Uhr kann der Oberst nicht erschossen worden sein. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was? Frau Oberst, was machen Sie denn hier? Ich hatte Ihnen doch ausdrücklich ein paar Tage Bettruhe verordnet. Frau Hinton. Ich muss dringend mit dem Inspektor sprechen. Ich hatte schon auf der Polizei angerufen und dort sagte man mir, dass Sie hier sind. Vielleicht möchten Sie unter vier Augen mit mir... Nein. Nein, Sie müssen mich jetzt anhören. Ich gestehe, dass ich meinen Mann getötet habe. Das ist eine Lüge, Inspektor. Das ist doch kein... Es ist leider wahr. Sie weiß nicht, was sie redet. Sie ist verrückt. Ich habe meinen Mann seit Jahren gehasst. Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht und darum habe ich ihn getötet. Glauben Sie ihr kein Wort. Lawrence Redding hat den Mord an Ihrem Mann gestanden, Frau Hampton. Ja, das weiß ich und ich weiß ja auch warum. Bitte nicht. Weil... Nein! Weil er mich liebt. Ach du lieber Gott. Und woher wusste Redding, dass Sie es getan haben? Ich habe es ihm selber gesagt. Sie hat mir nichts gesagt. Verstehen Sie bitte... Er versucht, mich zu beschützen. Würden Sie mich jetzt bitte verhaften? Wo hatten Sie die Pistole? Die Pistole? Aus Reddings Haus. Wann war das? Vor ungefähr einer Woche. Ich wusste von der Verabredung meines Mannes mit dem Herrn Pfarrer. Um wie viel Uhr sind Sie hierher gekommen? Viertel oder 6:20 ungefähr. Sie haben also vorsätzlich den Revolver aus Lawrence Reddings Haus weggenommen, um Ihren Mann damit zu töten. Ich liebe Lawrence. Ich kann das einfach nicht glauben. Das Ganze ist einfach lächerlich, Inspektor. Schweigen Sie. Na, bitte, Frau Hampton. Mein Mann hatte mir erklärt, dass er unter gar keinen Umständen eine Scheidung einwilligen wollte. Und gestern Abend kam ich hierher über die Terrasse... Ich sah meinen Mann... Er bemerkte Sie nicht. Nein. Und? Dann erschoss ich ihn. Und danach? Danach ging ich weg. Und erzählten Herrn Redding, was Sie getan hatten? Ja. Hat Sie irgendjemand kommen sehen? Nein, das glaube ich nicht. Doch, Fräulein Marple, sie goss gerade ihren Garten. Aber meine Liebe, Sie hatten ja gar keinen Revolver bei sich, als Sie mit mir sprachen. Sie hatten keine Handtasche und das Kleid, das Sie trugen, dasselbe wie jetzt, liegt ja so eng an. Ist doch unmöglich, irgendetwas darin zu verstecken. Ich hatte den Revolver bei mir. Oh, meine Liebe, Sie sollten nicht derartige Unwahrheiten sagen. Ich weiß genau, was Sie zwischen 6:00 und 6:30 taten. Und noch etwas darüber hinaus. Was? Ich goss meinen Rasen. Dürfte ich mich setzen? Ich fühle mich plötzlich... Dr. Haycock, würden Sie bitte Frau Hampton behilflich sein? Ja. Danke. Wollen Sie etwas trinken? Nein, vielen Dank. Bitte setzen Sie sich. Also, Fräulein Marple? Ab 5 Uhr war ich in meinem Garten und von dort kann man ja beinahe alles sehen, ob man will oder nicht. Haben Sie Frau Hampton gesehen? Oh ja. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Weil Sie mich nie zu Worte kommen lassen, lieber Inspektor. Ja, so reden Sie schon. Frau Hampton blieb bei meiner Hecke stehen und unterhielt sich mit mir. Sie bewunderte meine Blumen. Wann war das? 6:15. Sie wollte zum Pfarrhaus ihren Mann abholen. Dann ging sie in den Pfarrgarten durch den Hintereingang. Zum Haus? Ums Haus herum. Sie kam gleich wieder zum Vorschein, ging dann über den Rasen direkt ins Atelier. Und Sie hörten keinen Schuss zu dieser Zeit? Nein, keinen Ton. Inspektor, gerade dann erschoss ich ihn. Inspektor, hören Sie doch mal. Also, Frau Marple, Frau Hampton ging ins Atelier. Ja, dann kam Herr Redding den Weg herauf vom Dorf. An der Hintertür des Pfarrgartens blickte er sich um nach allen Seiten und ging darauf durch das Gartentor zu seinem Atelier. Er kam nicht in die Nähe der Terrasse? Nein. Er lief direkt zum Atelier. Frau Hampton begrüßte ihn an der Türe und sie gingen zusammen hinein. Und kurz darauf hörte ich einen Schuss. Ja, Moment. Das würde doch bedeuten, Frau Hampton und Redding waren beide im Atelier, als ein Schuss, der einzige Schuss übrigens, zu hören war. Das versuche ich Ihnen doch schon die ganze Zeit zu erklären, lieber Inspektor. Wie lange waren die beiden im Atelier? eine Viertelstunde ungefähr. Dann gingen sie zusammen zurück ins Dorf. Sie sahen sehr glücklich aus. Nicht irgendwie beunruhigt? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich sage Ihnen, ich habe meinen Mann umgebracht. Und ich sage Ihnen, Frau Hemden, Sie lügen. Als Ihr Mann tot aufgefunden wurde, saß er an dem Schreibtisch hier. Man kann den Schreibtisch von der Terrassentür aus gar nicht sehen. Und Sie sind überhaupt nicht ins Zimmer gekommen. Nein, aber... Sie sagen, dass Sie eine Waffe bei sich hatten, aber Sie hatten keine. Ja, aber ich... Sie hatten die Absicht, diesen jungen Mann zu decken. Ist völlig unnötig. Ron Siding gibt an, Ihren Mann um 6.35 Uhr erschossen zu haben. Oh Gott. Oh, oh Lord. Inspektor, darf Frau Hemden jetzt gehen? Ja. Moment, Herr Redding. Ich habe nicht gesagt, dass Sie auch gehen können. Bleib ruhig sein. Ich komme mal zu Ihnen. Gut. Gut, Lord. Also, Redding, nun lassen Sie mal den heroischen Firlefanz und sagen Sie uns, was wirklich geschehen ist. Gut. Die Situation war für uns beide unmöglich. Der Oberst wollte sich nicht scheiden lassen. Darum nahmen wir eine Art Abschied im Atelier. Dann gingen wir den Weg zurück ins Dorf und trennten uns. Plötzlich hatte ich den Wunsch, mit irgendeinem Menschen sprechen zu müssen. Darum kam ich hierher zurück, um den Pfarrer aufzusuchen. Haustür war offen. Ich ging direkt ins Arbeitszimmer. Der Oberst saß da, zusammengesunken am Schreibtisch. Ich ging hin und berührte ihn. Er war tot. Ich sah einen Revolver am Boden. Ich hob ihn auf. Es war mein Revolver. Und Sie glaubten, N hätte es getan? Ja. Früher war sie die Selbstbeherrschung in Person. Aber als wir uns verliebten, war sie wie verwandelt. Mir ging das alles durch den Kopf. Als ich vor den Toten stand, ich weiß, es war Wahnsinn, aber ich steckte einfach den Revolver in meine Tasche und ging durch die Halle zur Vordertür, um Fräulein Marple nicht noch einmal zu begegnen. Draußen traf ich den Pfarrer. Ich stammelte irgendeine Entschuldigung. Redding, wer wusste denn sonst noch, dass Sie einen Revolver besitzen? Eine Menge Leute. Wo hielten Sie ihn aufbewahrt? Auf dem Bücherregal. Schließen Sie Ihr Haus ab, wenn Sie ausgehen? Nein. Bei mir ist nichts zu holen. Doch, ein Revolver. Als Sie nach der Tat hier im Zimmer waren, bemerkten Sie da einen Zettel mit einer Nachricht vom Oberst für den Pfarrer. Ja, nachdem der Oberst bereits tot war, schrieb noch irgendjemand auf den Zettel 6.20 Uhr. Nachdem der Oberst tot war? Ja, eine chemische Überprüfung hat das klar und deutlich festgestellt. Aber... Aber um 6.20 Uhr ging N an dem Fenster vorbei. Mein Gott, jemand muss sie gesehen haben, der vielleicht sogar hier im Zimmer war. Jemand, der sie hasst. Jemand, der ihr den Mord in die Schuhe schieben will. Ja, und wer könnte das sein? Keine Ahnung, Inspektor. Keine Ahnung. Dürfte ich jetzt gehen? Na gut. Danke. Aber Sie dürfen das Dorf nicht verlassen. Ja, natürlich nicht. Und vielen Dank, Inspektor. Auf Wiedersehen, Frau Mappe. Auf Wiedersehen, bitte. Auf Wiedersehen, Herr Mappe. Auf Wiedersehen, René. Meine Herren, ich bin sehr beunruhigt. Ach, Sie sind also beunruhigt, Fräulein Mappe. Tja, die Sache ist gefährlich. Soweit ich es beurteilen kann, ist der Täter ein kaltblütiger Typ, der weitermorden könnte. Immer weiter. Lass Sie nicht sagen, Fräulein Marte. Lass Sie nicht sagen. Jeder von uns kam nun als Mörder in Frage. Jeder. Außer Dr. Haycock, würde ich sagen. Auch ich. Denn ein paar Tage vor seinem Tode kam der Oberst an meinem Garten vorbei. Ich schnitt gerade meine Rosen. »Na, Fräulein Marple«, sagte er, »freuen Sie sich an Ihrem Garten, solange Sie es noch können, denn ich ziehe in Betracht, diese Grundstücke zu verkaufen und auch Ihr hübsches Häuschen.« Über 30 Jahre lebe ich jetzt hier. Ich habe den Rasen selber gesät und meine Rosenbüsche sind in der ganzen Umgebung berühmt. Aber die Angelegenheit sollte noch eine andere Wendung nehmen. Am nächsten Sonntag sah ich, wie der Pfarrer aufgeregt aus der Kirche kam, durch den Hintergarten über die Terrasse in sein Wohnzimmer lief, wo ihn seine Frau erwartete. Liebling, was ist denn los? Ach, es ist schrecklich. Ja, was ist denn? Schau doch mal. Ach, ist wieder was mit Haus. Er liegt ja wie leblos da. Nein, er ist nur mal wieder eingeschlafen. Eine rein nervliche Überlastung, mein Dr. Haycock. Es ist etwas viel Schlimmeres. Ja, was ist denn? Unsere Mary, sie hat... Ja, was hat sie, um Gottes Willen? Sie hat gekündigt. Ist das alles? Ich fürchtete schon, sie hätte zumindest den Oberst umgebracht. Ach, Len, dir ist aber auch alles egal. Wir finden nie im Leben eine andere. Was war denn? Ihre Gefühle sind verletzt. Ihre Gefühle? Ja, weil Virginia Hampton gesagt hat, dass sie nicht richtig Staub wischt. Liebling, soll ich mit Mary sprechen? Och, Len, du bist ein Engel. Jetzt ist gerade der richtige Augenblick. Ich muss noch ins Dorf. Ich rufe sie dir rein. Jetzt gleich? Ja, jetzt. Bitte. Mary! Mary! Hallo. Ja, Marbarat. Nein, Sergeant, gestern nicht. Macht nichts. Gibt's was Neues? Ist jemand verhaftet worden? Niemand. Na dann vielen Dank, Sergeant. Und auf Wiedersehen. Horst? Hallo, Horst. Ja, Herr Pfarrer? Nun, wie fühlen Sie sich? Danke. Besser. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich gehe ein wenig in den Garten, bitte. Entschuldigen Sie. Herein. Sie wollen mit mir sprechen? Ja, Mary. Ich höre, Sie wollen uns verlassen. Jawohl. Es gibt Sachen, Herr Pfarrer, die sich kein Mädchen gefallen lassen kann. Was für Sachen? Also, ich bin noch nie in Erstellung gewesen mit Mord. Und kaum ist die Leiche halbwegs anständig begraben, schon kommt die Tochter von der Leiche und sagt mir, dass ich nicht richtig Staub wische. Ach, Virginia war hier. Was wollte sie denn? Sie suchte ihr kleines, gelbes Käppilein. Darauf sag ich, ein Käppilein habe ich hier nirgends gesehen, Fräulein Virginia. Oh, antwortet sie, wie wollen Sie es auch gesehen haben, wenn Sie hier so wenig aufräumen? Und das ist die Spitze vom Gipfel. Und da sage ich mir, von irgendwo muss die doch was gehört haben. Und wenn man mit mir hier nicht zufrieden ist... Aber das sind wir doch, Mary. Wir wären sehr traurig, wenn wir sie verlieren würden, Mary. Naja, ich war natürlich bedient. Und dazu hatte ich doch noch Tom Jones verpasst am Radio mit Woody Wilson und seinen Hornissen. Woody Wilson und seine Hornissen. Dann sollten wir das Ganze vergessen. Was meinen Sie, Mary? Naja. Bitte, Mary. Na gut, ich will sie ja nicht sitzen lassen, wo die Gnädige doch ziemlich hilflos ist im Haushalt. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Also? Also, Schwamm drüber, Herr Pfarrer, und kein Wort mehr. Ach, da kommt der Nachrichtendienst vom Dorf. Guten Tag, Fräulein Marple. Was hat sie denn? Eine kleine Haushaltskrise. Ah, ich habe ein Körbchen Himbeeren mitgebracht. Sie sind besonders schön und ohne Würmer. Sehr liebenswürdig, Fräulein Marple. Herr Pfarrer, ich mache mir immer noch Sorgen über den Brief. Ich meine die Nachricht, die der Oberst vor seinem Tode an Sie geschrieben hat. Wieso? Kurz vorher hat er noch zu Mary gesagt, dass er warten wolle. Stimmt. warum setzt er sich dann prompt hin und schreibt, dass er nicht mehr warten kann? Tja. Vielleicht hat er es sich plötzlich anders überlegt. Oder er schrieb einen völlig anderen Brief. Da kommt der Chef vom Quiz. Kommt einfach rein, als ob er schon zur Familie gehört. Tag, Herr Pfarrer. Tag, Inspektor. Oh, guten Tag, Frau Mappel. Guten Tag, Inspektor. Was Neues? Ich sehe, die Angelegenheit geht Ihnen reichlich auf die Nerven. Ist Ihre Frau zu Hause, Pfarrer? Nein. Aber sie muss bald zurück sein. Nein, Inspektor. Schwimmen Sie immer noch in Theorien. Früher oder später macht jeder Mörder einen Fehler. Stimmt es, dass morgen ein Oberinspektor von Scotland Yard kommt, der den Fall übernehmen soll? Und woher haben Sie diese Information, Fräulein Mappel? Man lässt Ihnen aber auch gar keine Zeit. Übrigens hat sich der Brief, den der Oberst anscheinend dazu schreiben anfing, als eine Fälschung herausgestellt. Damit wollen Sie also sagen, dass der Oberst diesen Brief niemals geschrieben hat. Aber vielleicht einen anderen Brief. Und wo ist der Originalbrief? Ja, wenn ich den hätte, dann würde ich auch den Mörder kennen. Die Abendandacht. Ja, dann komme ich wohl besser später nochmal vorbei. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Aber wieso? Ich freue mich, wenn Sie auch mal ins Pfarrhaus kommen. Wie? Ja, bis später. Tja, Herr Pfarrer, dann hat also der Herr Oberst über etwas ganz anderes geschrieben. Bloß über was? Vermutlich über den Mörder. Wenn wir jetzt noch den richtigen Brief finden können. Ha! Wie konnte ich bloß so blind sein, Herr Pfarrer? Wie bitte? Es ist absolut möglich, dass man die Waffe... Mir kommt da plötzlich eine Idee. Was denn? Ich muss erst mal nach Hause gehen und in aller Ruhe nachdenken. Ah, Frau Pfarrer. Guten Tag, Frau Pfarrer. Hallo, Frau Marte. Ich bin nur rasch vorbeigekommen, um Ihnen ein Körbchen frische Himbeeren zu bringen. Das ist aber reizend. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen? Ja. Bleiben Sie doch zum Tee. Nein, vielen, vielen Dank, Liebste. Ich hatte bereits meinen Tee. Ach, wie schade. Und was macht Ihre Privatdetektivpraxis? Irgendwelche neuen Spuren? Ihre Frau liebt zu scherzen, Herr Pfarrer. Nun, im Gegensatz zu anderen Leuten kann ich dies und jenes kombinieren. Das sollte der Inspektor wissen. Ah, oh, Dennis. Na, schön mit Virginia Tennis gespielt. Wer hat denn diesmal gewonnen? Oh, ich hab sie gewinnen lassen. So. Wenn man eine junge Dame wie Virginia zu oft gewinnen lässt, das kann gefährlich werden. Guten Abend. Guten Abend, Frau Marple. Für Frau Marple ist dieser Mord ein gefundenes Fressen. Nun, Len, was ist mit Mary? Sie bleibt. Oh, Len, das ist ja wunderbar. Herein. Ja, Mary? Der Doktor ist auf dem Weg hierher. Ich habe ihn eben vom Küchenfenster aus gesehen. Na, dann machen Sie ihn bitte auf. Ach, nicht nötig, Herr Pfarrer. Bei dem Betrieb jetzt lasse ich die Tür immer den ganzen Tag offen. Wer sind Sie hier, Mary? Wen haben Sie denn heute umgebracht? Ich? Och, na Doktor, Sie sind mir vielleicht einer. So, und jetzt muss ich in meine Küche und mich um den Fasan kümmern. Ach, hat den vielleicht Ihr Verlobter geschossen? Nein, der schießt nur noch auf Spatzen. Eine Tasse Tee, Doktor? Das ist genau das, was mir fehlt. Bitte. Dankeschön. Na, Dennis, schon verhört worden? Nein, noch nicht. Der Inspektor sagte mir, man habe festgestellt, wo der falsche Telefonanruf herkam, Herr Pfarrer, der Sie zur Abbott Farm rauslockte. So? Ja. Aus dem alten Verwalterhäuschen vom Gut. Ach, aber da wohnt doch niemand im Augenblick. Also konnte jemand in das Haus und telefonieren, ohne gesehen zu werden? Ist der Tee so stark genug? Ja, danke, Frau Pfarrer. Jemand, der genau wusste, dass dies Haus unbewohnt ist und Telefonanschluss hat. Mit anderen Worten, ein Einheimischer. Man hat ebenfalls festgestellt, wo der andere Telefonanruf herkam, der Frau Preis-Rille so auf die Palme gebracht hat. Nein. Er kam aus Lawrence Reddings Häuschen. Aber der war doch gar nicht da. Der war doch in seinem Atelier. Mit N. Sehr mysteriös. Ohne diesen Mord würde ich sagen, jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Jedenfalls bei Frau Price-Ridley. Dr. Haycock. Ja? Wenn Sie wüssten, dass eine gewisse Person der Mörder ist, würden Sie ihn dem Gesetz übergeben? Warum fragen Sie, Padre? Ich würde meine Pflicht tun. Ich hoffe jedenfalls. Die Frage ist, worin würden Sie Ihre Pflicht sehen? Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Also, sind Sie nicht ganz sicher? Nein. Mary? Der Inspektor ist wieder mal da. Kommen Sie doch bitte herein, Herr Inspektor. Danke für die nette Ankündigung, Mary. Guten Abend, Frau Pfarrer. Guten Abend, Herr Inspektor. Ich vergaß aber vorhin etwas zu fragen. Diese gelbe Mütze hier, hat die jemand schon mal gesehen? Ja, ich. Ja, und wem gehört sie, Dennis? Na, wem schon? Virginia. Na, Gott sei Dank ist das endlich gefunden worden. Wo haben Sie das Käppi hier, Inspektor? Von der alten Frau Archer, die bei Lawrence Redding reinmacht. Sie fand es am Tage des Mordes morgens in Lawrence Reddings Häuschen. Frau Pfarrer, ich habe ein paar Fragen an Sie. Bitte, Inspektor. Am Nachmittag des Mordes, da waren Sie doch in London, nicht wahr? Ja. Mit welchem Zug, sagten Sie, sind Sie zurückgekommen? Ja, mit dem 5:05 von London natürlich. Sind Sie ganz sicher? Ja, natürlich, den nehme ich immer. Frau Pfarrer, der 5:05 hatte Verspätung und traf erst nach 7:30 ein. Ja, vielleicht habe ich mich dann ein wenig verspätet. Nein, Sie waren ja schon kurz nach 7 wieder hier im Pfarrhaus. So? Ich erinnere mich nicht so recht daran. Griselda. Ach, wie dumm von mir. Ich nahm den Zug 4:30. Jetzt weiß ich es wieder. Aber dann wären Sie doch schon früher zu Hause gewesen. Früher? Wieso? Ich bin doch nicht mit dem Bus vom Bahnhof gekommen. Ich bin zu Fuß gegangen. Zu Fuß? Ja, Liebling, durch den Wald. Ich wollte ein bisschen frische Luft schöpfen. Hat Sie da jemand gesehen? Wieso? Ist das wichtig? Der Inspektor versucht festzustellen, ob Sie ein Alibi haben, Griselda. Alibi? Hm. Ach, Sie meinen wegen des Oberst. Aber das ist doch einfach lächerlich. Als ich nach Hause kam, da wart ihr ja alle schon da. Das will der Inspektor nachprüfen, Liebes. Hat Sie jemand nach Hause gehen sehen? Ich habe Sie gesehen. Ja, natürlich, Dennis. Wir trafen uns ja beim Flussweg. Das ist aber ein ziemlicher Umweg. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ein bisschen weiter, aber hübsch. Und wo genau haben Sie sich da getroffen? Ja, das war... Bei den alten Weiden. Aber Dennis ist viel früher nach Hause gekommen als Sie. Ja, ich kam mit dem Rad und da bin ich vorausgefahren. Stimmt das, Frau Pfarrer? Ja. In Zukunft, Frau Pfarrer, darf ich Sie bitten, mit den Tatsachen etwas sorgfältiger umzugehen. Ich werde es mir merken, Inspektor. Schön. Ich muss jetzt gehen. Darf ich gleich hier raus über die Terrasse? Ja, aber bitte. Ich komme mit, Inspektor. Vielen Dank für den Tee, Griselda. Bitte. Ach, so, nun können wir endlich unseren Tee in Ruhe trinken. Aber Mary, was ist denn nun schon wieder? Mir ist da was eingefallen, Herr Pfarrer. Ja, was denn? Also an dem Abend, wo der Mord passierte, da wollte ich mal sehen, wo Len steckt. Len? Ja, nicht der Pfarrer. Nein, Len, der Junge vom Fischgeschäft. Der wollte Fisch bringen. Ich gehe zur Hintertür, weil er ja da manchmal hinkommt. Da höre ich doch mit einem Mal... Was? Na, wie jemand niest. Wie? Ja, jemand hat deutlich genossen. Mein Gehör ist das Feinste an mir. Und warum sollte nicht jemand an der Hintertür niesen, Mary? Weil dieses Niesen direkt aus der Richtung Garten kam, ganz nah von der Terrasse und dem Fenster. Ja. Und? Der Mörder muss sich in den Büschen versteckt haben. Danke, Mary. Gut, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Glauben Sie, Frau Pfarrer? Jedenfalls war das eine ganze Zeit später, nachdem ich den Oberst da reingelassen hatte. Da niest so ein Mörder doch direkt unter unserer Nase und... Ach, ich hab ja völlig vergessen, Herr Pfarrer. Hier ist ja Ihre Post. Danke. Bitte, Herr Pfarrer. So, jetzt wird ja hoffentlich keiner mehr kommen. Noch eine Tasse Tee? Ja, gieß noch ein. Na, sowas? Was ist denn, Len? Schmutz. Ein anonymer Brief. Worüber denn? Ach, nichts. Was steht da drin, Len? Das ist einfach lächerlich. Eine bösartige Verleumdung. Zeig mal her. Warum kam die Frau Pfarrer wohl am Abend des Mordes aus Lawrence Reddings Häuschen? Das würde mancher gerne wissen wollen. Das ist doch absurd. Nein, Len, es ist nicht absurd. Was willst du damit sagen? Jemand hat uns gesehen. Ich meine mich. Ich glaube, du hast doch... Dennis, bitte, das ist meine Angelegenheit. Du warst also im Reddings Häuschen? Ja. Du bist in Reddings Häuschen gewesen und mit Reddings Revolver ist der Oberst erschossen worden. Was wolltest du bei Redding? Ich wollte ihn besuchen. Auf meinem Rückweg vom Bahnhof bei ihm reinschauen. Aber er war nicht da, wie du weißt. Ja, aber warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Dann hätte ich dir auch alles sagen müssen. Alles? Was? Ja. Ich kannte Lawrence lange vor dir. In London. Das hast du mir ja nie erzählt. Ich weiß. Das klingt jetzt alles ziemlich albern, aber ich war damals als junges Mädchen schrecklich in ihn verliebt. Also ich kann das einfach nicht glauben. Doch, Dennis, es ist wahr. Das Ganze war völlig harmlos, glaub mir, Len. Aber du hast mir so vertraut. Und als Lawrence hierher zog, dachte ich, es könnte Misstrauen entstehen, wenn ich es dir sage. Du kennst mich anscheinend noch nicht richtig. Ja, aber ich habe eben einen wirklich guten Menschen vor dir nie gekannt. Warum musstest du ausgerechnet zu Lawrence Redding gehen? Du weißt doch, wie in so einer kleinen Gemeinde jeder Schritt beobachtet wird. Die Abendandacht. Dennis, bitte hol mir meinen Talar. Ja, gern, Onkel Len. Len, glaubst du mir? Ich liebe dich. Und ich will, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich, Len. Ja, Onkel Len, dein Talar. Mach dich heftig. Danke, Davis. Sie bloß den Mörder bald finden, ist wirklich scheußlich. Ja, schön ist es nicht. Ich werde in meiner Predigt darüber sprechen. Dennis, dein Onkel ist ein wunderbarer Mensch. Ja, und er liebt dich. Ich weiß, Dennis. Und ich habe ihn zum ersten Mal belogen. Der Pfarrer war bei dieser Abendandacht kaum wiederzuerkennen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Frau Price-Ridley war natürlich anwesend und die anderen Damen auch. Sogar Dr. Haycock war gekommen und Lawrence Redding. Auch Virginia war da und ihre Stiefmutter. »Ich bin nicht gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, sondern die Gerechten«, donnerte der Pfarrer von der Kanzel. So hatte ich ihn noch nie gehört. Er steigerte sich geradezu in eine Art schwärmerische Raserei. Mehrmals wiederholte er, »Zu dir spreche ich, zu dir!« Die letzten Worte seiner Predigt waren, »Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern.« Da sah ich, wie Lawrence Redding die Kirche verließ, bald darauf Anne, obwohl der Gottesdienst noch gar nicht beendet war. Wir mussten doch noch den Choral singen. Da bist du ja endlich. Ich warte schon 10 Minuten auf dich. Wir hatten doch ausgemacht, dass du vor Ende des Gottesdienstes hier ins Pfarrhaus kommst. Die Kirche ist ja noch nicht aus. Lorenz. Ja? Die Predigt war unheimlich. Findest du nicht? Seit Jahrhunderten profitiert die Kirche von der Angst der Menschen. Komm, lass. Gleich werden alle wieder hier sein. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen, Lorenz. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Liebling, es wird sich alles klären. Und dann sind wir frei und können gehen, wohin wir wollen. Oh, ich glaube, wir werden nie frei sein. Es wird immer so weitergehen. Oh, wenn du die Feindseligkeit um mich herum in der Kirche gespürt hättest. Ach, das bildest du doch nur ein. Begreifst du denn das nicht? Er war doch schließlich mein Mann. Anne, wir lieben uns. Alles andere ist gleichgültig. Du vertraust mir doch. Ach, das weißt du ganz genau. Trotzdem, Liebling, wir werden nie glücklich sein. Das weiß ich. Aber natürlich liebst du. Bald haben wir Geld. Dann können wir reisen und genau das tun, was wir immer wollten. In den Süden reisen, ans Meer. Fabelhaft. Da komme ich gleich mit. Habe ich euch gestört? Virginia, du hast mir wieder nachspioniert. Ja. Ich glaube, der Pfarrer weiß, wer Vater umgebracht hat. Ich fühlte mich schon selbst schuldig. Rede nicht solchen Unsinn. Warum bist du hergekommen? Ich mache mir Sorgen um meine liebe Stiefmutter. Was machst du hier mit Lawrence? Griselda hat uns zum Sherry eingeladen. Ja. Ach, das war ja wunderschön. Wirklich, nicht wahr, Frau Preisel? Oh. Ja. Guten Tag. Guten Abend. Also, ich habe die Kirche noch niemals so voll gesehen. Ach, und da ist ja auch der liebe Dennis. Hallo. Guten Tag, Dennis. Sprichst du nicht mehr mit mir? Hast du Angst vor mir? Blödsinn. Warum sieht man dich denn nie? Ja, da kommt ja endlich mein Onkel mit dem Hilfsfall. Hören Sie doch, ich wollte Ihnen doch eigentlich... Onkel Len? Ja? Wo ist eigentlich deine Frau? Ist sie denn nicht hier? Nein. Ich sah sie die Straße runtergehen, die zum Flussweg abzweigt. Nun, da Griselda noch nicht da ist, müssen wir uns selbst versorgen. Würden Sie sich darum kümmern, Haus? Wie bitte? Würden Sie sich bitte um die Getränke kümmern? Ach ja. Ja, ich verstehe, selbstverständlich, nur verstehe ich von Sherry so gut wie nichts. Dafür ich umso mehr. Ich helfe Ihnen, Horst, kommen Sie. Bitte setzen Sie uns doch, jetzt kommen Sie. Ein bisschen Sherry, Fräulein. Nein, danke, Herr Redding. Ach, Herr Pfarrer, es war ja wirklich eine wundervolle Predigt. Das war wie vor einem Sturm, wie wenn ein Monsun losbricht. Oh, ja, genau, voller Waffel, genau. Ein Monsun, nur ist das Gefühl ganz anders. Schließlich habe ich ja Jahre in Indien gelebt. Bitte? Oh, danke, lieber Herr Redding. Ich nehme gern ein Glas. Dürfte ich auch einen Sherry haben, Lawrence? Nein, Virginia. Warum denn nicht? Als Dennis und ich neulich Abend im Kino waren, haben wir hinterher noch eine ganze Flasche Champagner getrunken. Na so, du solltest dich schämen, Virginia. Ich mich schämen? Wie wär's mit dir? Kannst du mir sagen, warum dir mein Vater das meiste Geld hinterlassen hat? Nehmen wir mal an, ich wäre Haupterbin geworden. Die Dinge sehen jetzt sehr viel anders aus. Ich schlage vor, du bist jetzt still. Wäre ich Haupterbin, würde dein Lawrence nicht so hinter dir her sein. Jetzt hör mal zu. Wenigstens solltest du warten, bis alles aufgeklärt ist. Sei endlich still, Virginia. Herr Pfarrer, das wird Sie auch interessieren. Egal wie selbstbeherrscht meine geliebte Stiefmutter ist, ich habe einiges gesehen. Mein armer Papa. Sie ist nicht besser als Virginia. Eine... Schon gut, Herr Pfarrer, ich gehe. Aber böse Dinge werden nie vergehen, bis sie alle Menschen sehen. Ein eigenwilliges Kind. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit ihr anfangen soll. Sie hasst mich. Vielleicht sollte man die Kleine für eine Weile wegschicken. Kommen Sie, Anne. Ich begleite Sie nach Hause. Nein, Lorenz, bitte, ich möchte alleine gehen. Herr Pfarrer, entschuldigen Sie mich bei Griselda. Dieser Ausbruch, der musste früher oder später einmal kommen. Herr Pfarrer, also das Ganze, das ist Ihre Schuld. Ihre Predigt hat ja die Menschen viel zu sehr aufgewühlt. Ja, aber da Griselda heute Abend gar nicht in Erscheinung tritt, sagen Sie mal, wo ist sie denn eigentlich? Das weiß ich leider auch nicht. Also im Augenblick würden mich keine 10 Pferde dazu bringen, etwa allein nach Hause zu gehen. Und hören Sie mal, Fräulein Marple. Ja, bitte? Ich halte mich auch von allen diesen Mordspuren möglichst fern. Denn solange der Mörder noch frei herumläuft, ist es gar nicht gut, so viel zu wissen. Und Sie sollten vorsichtiger sein, meine Liebe. Aber bitte, bitte, Frau Preiss-Rödle. Ja, Sie sollten vorsichtiger sein. Und ich, also ich gehe dann jetzt nach Haus. Aber ich bleibe immer hübsch mitten auf dem Weg. Aber meine Liebe, ich komme doch mit Ihnen, das ist doch selbstverständlich. Oho. Und liefere Sie vor der Haustüre ab. Na so, Frau. Und damit die Damen ganz sicher gehen, werde ich Sie beide begleiten. Oh, Dennis, schon ganz kavalier. Ja, danke, danke. Also dann vielen Dank für den Sherry. Kommen Sie. Ja. Frau Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Damen. Gute Nacht. Tja, es wird schon dunkel. Wo bleibt bloß Griselda? Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Vielleicht sollte ich den Inspektor benachrichtigen, Reddy? Vielleicht. Hallo? Wer? Frau Hepburn. Ja, ich bin selbst am Apparat. Oh, das tut mir aber leid. Ja, natürlich, ich komme sofort. Der arme Abbott. Es geht ihm wieder schlechter. Frau Abbott hat mich gebeten, gleich rüberzukommen. Frau Abbott, so? Ja, warum denn nicht, Haus? Sind Sie sicher, Herr Pfarrer, dass auch wirklich Frau Abbott am Telefon war? Ja, richtig, das letzte Mal. Na, hört mal. Wenn mich der Mörder wieder weglocken wollte, wird er doch nicht denselben Trick anwenden. Ja, ja, kaum, und doch ist es merkwürdig. Heute Abend sind alle reichlich nervös. Es ist auch sehr schwül. Ah, das Gewitter zieht hier rüber. Schon besser, ich nehme meinen Regenmantel mit. Redding, ja. Bitte bedienen Sie sich inzwischen. Sollten Sie Griselda noch sehen, bitte sagen Sie ihr, ich komme so schnell wie möglich zurück. Gerne. Auf Wiedersehen. Herr Pfarrer. Na? Noch ein Sherry, Haus? Ja, oh nein, nein, nein. Vielen Dank. Ich fühle mich einfach nicht gut. Vielleicht sollten Sie eine von Ihren Tabletten nehmen. Ja, ich gehe sie mir gleich mal holen. Ich bringe dir auch den Gedichtanzug, den ich mir neulich bei Ihnen geliehen habe. So, das wäre das. Verdammt. Hallo, Griselda. Hallo, Lorenz. Hallo, wo sind denn alle? Ich dachte, ihr sitzt hier gemütlich. Genau, das taten wir auch, bis die Party aufflog. Weil sich die reizende Virginia noch schlechter aufführte als sonst. Ach, wo ist Len? Er ist zu Abbott's Farm. Sie haben angerufen. Abbott's Farm? Ja. Er ist gerade weggegangen, wenn Sie sich beeilen. Ach, ich bin viel zu müde. Dann gehen Sie doch auf Ihr Zimmer und ruhen sich richtig aus. Es geht schon. Lens Predigt ist mir in die Glieder gefahren. Ich wollte darüber nachdenken und darum bin ich spazieren gegangen. Er hätte einen guten Schauspieler abgegeben. Wo waren Sie denn? Am Flussweg. Ach, wollten Sie mich besuchen? Wieso? Der Flussweg führt doch an meinem Häuschen vorbei. Weshalb sollte ich Sie besuchen, Lorenz? Warum sind Sie denn letzten Dienstagabend dort gewesen? Ich verstehe. Sie haben einen anonymen Brief bekommen, richtig. Sie waren bei mir? Ja. Wie nett. Wirklich. Strengen Sie sich nicht an, Lorenz. Ihr Charme wirkt nicht mehr bei mir. Aber Sie sind zu mir ins Haus gekommen. Sie haben das Risiko auf sich genommen, gesehen zu werden. Ich bin nicht ihretwegen hingegangen. Weswegen denn sonst? Um Dennis zu holen. Dennis? Aha. Was macht denn Dennis in meinem Haus? Ich fand einen Zettel in seinem Zimmer von Virginia, dass er sie dort treffen sollte. Ich war dagegen, dass Dennis sich mit ihr einlässt. Als ich hinkam... Fanden Sie die beiden dort und hatten das kleine Liebesnest in meiner Hütte zerstört? Nein, Virginia war noch nicht da. Dennis war allein und telefonierte. Er fühlte sich also ganz wie zu Hause bei mir. Und das soll ich Ihnen abnehmen? Griselda? Es ist wahr. Dennis hat Frau Price-Ridley von ihrem Telefon aus angerufen. Er war wütend, weil sie Klatsch über Virginia verbreitet hatte. Aha. Dann war er also Mohammed der Rächer. Und ich glaubte in meiner Naivität. Aber Lawrence, wie kommen Sie auf solche Gedanken? Jeder weiß, wie glücklich ich mit Len bin. Gratuliere. Übrigens, der Pfarrer sagte noch, falls Sie früh genug zurückkämen, möchten Sie ihn doch bitte von der Abbott Farm abholen. Wissen Sie, Lawrence, ich werde das meinem Mann nie gestehen. Aber ich habe ihn nicht verdient. So, und nun werde ich mich auf den Weg machen. Auf Wiedersehen, Frau Pfarrer. Hallo, Horst. Machen Sie denn hinter der Tür? Kommen Sie doch rein. Ich dachte, Sie sprechen mit jemandem, da wollte ich nicht stören. Wieso sollten Sie stören? Ihre Nerven sind ein wenig überreizt. Haben Sie eine Tablette genommen? Ich habe die Schachtel mitgebracht. Ich nehme später eine. Hier ist Ihr Buch zurück. Ein schöner Gedichtband. Nicht wahr? Gedichte können ein Trost sein. Trost? Ich dachte, Sie sind glücklich hier. Bin ich auch. Sie bewundern den Pfarrer, nicht wahr? Oh ja, ja, er ist großartig. Als er heute bei der Predigt sagte, heute Nacht soll deine Seele rein vor dir stehen. Da war mir mit einem Mal, als ob ich... Machen Sie sich Sorgen über irgendetwas? Warum sprechen Sie sich nicht mit mir aus? Ja. Wenn das ginge... Warum sollte das nicht gehen? Versuchen Sie es doch einfach. Also, es handelt sich um die Kirchengelder. Die Kirchengelder? Ja, die Kirchengelder. Deshalb kam der Oberst hierher. Er hatte mich im Verdacht. Ich habe nämlich die Pfundnote von Frau Price-Ridley entwendet. Ich habe auch noch andere Kirchengelder unterschlagen. Sie? Ja. Ich weiß, alle Leute kommen mit diesen Entschuldigungen, aber ich wollte wirklich später alles wieder ersetzen. Ich hatte mir eben so teure Bücher bestellt. Dann haben Sie also den Oberst erschossen, damit er nichts sagen kann? Ich? Erschossen? Den Oberst? Ich? Nein. Aber ich bitte Sie, ich könnte doch niemanden erschießen. Es war nur fürchterlich für mich, das verstehen Sie doch. Er hätte es überall rum erzählt. Ich muss meine Tat gestehen. Ich muss einfach. Gestehen? Ja. Dem Pfarrer? Ja, aber jedes Mal, wenn ich es versuchen will, bringe ich kein Wort heraus. Aber das ist doch ganz einfach, mein Lieber. Schreiben Sie ihm einfach ein paar Zeilen. Und lassen Sie den Brief hier auf seinem Schreibtisch liegen. Er wird in ein paar Minuten wieder hier sein. Das ist doch feige. Aber überhaupt nicht. Nun kommen Sie schon. Nur ein paar Zeilen und dann sind Sie die Sache los. Und dann gehen wir rüber zu mir in meine Hütte und brauchen uns einen guten Kaffee. Ja, also, wenn Sie meinen... Natürlich. So. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und ich habe wieder dieses Kopfweh. Ich kann nicht denken. Nehmen Sie doch eine Tablette. Wo sind die denn? In meiner Tasche. Ich soll nicht mehr als eine am Tag nehmen. Geben Sie mal her. Hier, Ich habe schon eine genommen. Ach, eine mehr oder weniger. Kann Ihnen nicht schaden. Ich hole Ihnen ein Glas Sodawasser. Was schreiben Sie, mein Freund? Nur Mut. Na? Wie weit sind Sie denn? Ich? Ja, ich habe geschrieben, ich will alles gestehen. Ja, aber wie soll ich das erklären, damit er auch versteht? Dieses Kopfweh. Ich kann nicht mehr denken. Na, dann trinken Sie das mal. Ja. Danke. Nur runter damit in einem Schluck. Danke. Das schmeckt aber ziemlich stark. Ist das Soda was? Ich schenke mir am besten auch etwas ein. Sie haben Griselda ziemlich gern, ne? Griselda? Sie ist von einer inneren Reinheit. Ich glaube, sie mag sie. Mich? Ja, bestimmt. Erst neulich hat sie es mir gesagt. Sie bemerkt mich ja kaum. Sie mitbeleidet mich, aber dass sie mich... Gute Nacht, mein Freund. Nicht schlecht. Ich will alles gestehen. Tja. Und dieses andere kleine Schreiben tun wir ihm noch in die Tasche. So, ja. Und das leere Pillenschächtelchen. Das legen wir auf den Schreibtisch. Und das perfekte Geständnis ist gebaut. Griselda scheint immer noch nicht da zu sein. Ja, komisch. Ah, sehen Sie mal, Horst ist mal wieder eingeschlafen. Tatsächlich. Nanu, der ist ja ganz blass. Ja, rasch, hol Dr. Haycock, schnell, ja. Nimm dein Fahrrad, schnell, ja, Dennis. Ja, mach ich. Schon wieder was passiert. Um Gottes Willen. Puls ist ja gar nicht mehr da. Was ist denn das? Eine leere Tablettenschachtel, ein Wasserglas und ein Zettel? Ich will alles gestehen. Hallo, Fräulein Marple. Hallo, Herr Redding. Da sehen Sie nur, der arme Herr Hilfsfahrer hat wieder mal einen Anfall. Oh je. Vorhin, als ich wegging, war noch in Ordnung. Bin nur noch mal zurückgekommen wegen dieses Gedichtbandes hier von Emerson. Er hat ihn sich von mir geliehen. Schade um ihn. Lassen wir ihn ausschlafen. Am besten wir gehen. Nein, ich warte hier, bis jemand kommt. Wo ist denn der Herr Pfarrer? Er wurde zur Emmertfarm gerufen. So? Wird schon noch ein bisschen dauern. Ist der Pfarrer. Ich bleibe. Tja. Dann sage ich gute Nacht, Frau Marple. Redding? Ich möchte, dass auch Sie bleiben. Ich? Wieso? Hätte gern einige Dinge mit Ihnen besprochen. Setzen Sie sich. Bitte. Ich sitze. Was möchten Sie mit mir besprechen? Den Mord an Oberst Hampton. Sie wissen, wer der Mörder ist? Ja, Redding, ich glaube schon. Der arme Hilfsfahrer war es bestimmt nicht. Nein. Wer denn? Ich dachte, Sie kennen ihn. Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Ich hätte ihn sofort der Polizei gemeldet. Aber warum tun Sie das eigentlich nicht? Oberst Hampton wurde von seiner Frau erschossen. Aber das ist doch Unsinn. Sie haben Enns Unschuld selber bewiesen. Oh nein, das habe ich nicht. Ich sagte am Abend, auf ihrem Weg zum Pfarrhaus trug sie keinen Revolver bei sich. Und das ist wahr. Also? Sie fand den Revolver hier im Zimmer, extra für sie versteckt. Und wo hätte man ihn verstecken sollen? In dem großen Blumentopf von dieser Zimmerlinde, die Mary niemals gießt. Hier neben der Terrassentür, sehen Sie da? Da lag er, versteckt, eingedrückt in die Blumenerde. Am Tag vor dem Mord. Das ist ja wohl die lächerlichste Geschichte, die ich jemals gehört habe. N besitzt gar nicht den Verstand, solchen Plan auszuhacken. Ah, also sie ist unfähig, so etwas zu planen. Dann haben Sie alles geplant, nicht wahr, Redding? Das ist eine äußerst gefährliche Behauptung, Fräulein Marple. Ich habe Sie schon eine ganze Zeit beobachtet. Ihr Charme ist faszinierend. Aber in Wirklichkeit sind Sie völlig skrupellos. Am Tage vor dem Mord versteckten Sie den Revolver in diesem Blumentopf. Wirklich? Also Sie fangen an, mir leid zu tun. Mit einem falschen Telefonanruf haben Sie den Pfarrer aus dem Haus gelockt. Den Mord haben Sie für die Zeit geplant, in der ich immer in meinem Garten bin. Ich sollte Ihnen als Alibi dienen. Der Doktor, so rechneten Sie, würde wegen des Zustandes der Leiche aussagen, dass der Mord nicht innerhalb der paar Minuten geschehen sein konnte, als ich Sie das letzte Mal sah und der Pfarrer Sie an seiner Haustüre traf. Ein Hampton hatte ja geschossen. Sie hatten ihr gesagt, wo der Revolver versteckt war. N wusste, der Oberst würde im Zimmer alleine warten. Sie brauchte also nur rasch über die Terrasse zu laufen, den Revolver aus dem Blumentopf zu ziehen und zu schießen. Eine Angelegenheit von 2 bis 3 Sekunden. In diesem Augenblick kamen Sie aus dem Dorf herauf, gingen direkt in Ihr Atelier und wussten genau, dass ich Sie sehen würde. Und wie haben Sie das alles zusammengebracht? Sie haben ein paar Fehler gemacht. So. Ja, dieser zusätzliche Schuss aus dem Wald zum Beispiel. Ihr Revolver war natürlich mit einem Dämpfer versehen, als Anne abschoss. Man durfte den Schuss ja nicht hören, sonst wäre sofort jemand ins Zimmer gerannt. Aber es war wichtig, dass man um 6.30 Uhr einen Schuss hörte, als Sie und Anne im Atelier waren. Den Schuss im Wald haben Sie mit diesem neuen Seil arrangiert. Man benutzt es, um Vögel zu verjagen. Die Sache funktioniert ausgezeichnet mit der richtigen Länge einer Zündschnur, die dann im richtigen Augenblick losgeht, hat man mir erklärt. Ja, sehr faszinierend, Fräulein Marple. Nur weiter. Am Tag, kurz bevor ich sie im Wald traf, in der Nähe der alten Holzfällerhütte, fand ich dies hier. Das habe ich mir erklären lassen, ist das Ende eines solchen Seiles nur ein Patronenbehälter und ein Seil. Die Patrone ist abgefeuert. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Nein, als Sie mich im Walde entdeckten und wir so nett über Pizza plauderten, hatte ich Sie schon ein paar Minuten vorher gesehen. Sie suchten etwas genau an der Stelle, wo ich dieses verkohlte Seil mit dem Patronenbehälter gefunden habe. Da haben Sie einen hübschen Faden gesponnen. Ich glaube schon. Bis auf den Dämpfer von Ihrem Revolver. Da habe ich nur das merkwürdige Niesen vorzuweisen, das Mary gehört hat. Das war natürlich der Schuss mit dem Dämpfer. Ich nehme an, Sie warfen ihn fort oder vernichteten ihn vor Ihrem dramatischen Geständnis. Alles sehr raffiniert. Auch, dass Sie noch die Uhrzeit 6.20 Uhr zu dem Schreiben hinzufügten und so den Verdacht auf Anne lenkten. Als Sie sich aber dann kürzlich mit unserem Hilfspfarrer befreundeten, Da war ich von Ihrer Schuld völlig überzeugt. Normalerweise haben Sie für so einfache Menschen gar nichts übrig. Aber Sie suchten jemanden, dem Sie den Mord in die Schuhe schieben konnten. Und Horst war dazu gerade der Richtige. Sie taten Ihr Bestes, ihn umzubringen. Wovon reden Sie? Wie ich sehe, haben Sie ihm sämtliche Tabletten auf einmal gegeben. Sehr praktisch. Sehr praktisch, denn bei ihm ist ein Selbstmord ja nicht ausgeschlossen. Selbstmord? Wollen Sie damit sagen, er hat zu viele Tabletten genommen? Mal sehen, ob er noch atmet. Horst! Horst! Nichts. Armer Kerl. Nanu. Was ist denn das? Ein Schreiben. Lieber Herr Pfarrer, ich will alles gestehen. Weiter ist er nicht gekommen. Dann war es also doch Horst. Aber Kerl. Ja, wir müssen sofort Dr. Haycock holen. Redding, nehmen wir einmal an, dieses Geständnis sollte sich nur auf die Kirchengelder beziehen. Die Kirchengelder? Sie wussten doch, dass er ein Dieb war. Woher sollte ich das wissen? Weil der Oberst über die Kirchengelder schrieb, als er ermordet wurde. Was soll das alles? Sollte aber der wirkliche Brief des Obersten bei ihm gefunden werden, verstehen Sie, Redding? Versuchen Sie doch. Vielleicht hat er das Schreiben in seiner Tasche. Vielleicht. Vielleicht. Das ist ja interessant. Was haben Sie denn da? Nur den Brief vom Oberst. Oh, Redding. Im Großen und Ganzen waren Sie sehr raffiniert und mutig, dass Sie nach der Tat ins Zimmer zurückkamen und die Briefe auswechselten. Wirklich sehr mutig. Nun aber Schluss, Sie! Ich habe genug von Ihnen! Sie werden den Lotten noch Ihren Blödsinn einreden. Dieser arme Teufel hat gestanden und stirbt. Warum müssen Sie sich einmischen? Ihr Verstand hätte Ihnen sagen müssen, die Finger davon zu lassen. Sie wollten... Guten Abend, Frau Marple. Um Gottes Willen. Das ist doch der Hilfspfarrer. Ja, er liegt im Sterben und hat ein Geständnis hinterlassen, dass er ihren Mann getötet hat. Frau Hampton. Ja, das ist nicht wahr. Nein. Nein. Lorenz. Hast du schon wieder getötet? Was willst du damit sagen? Ich weiß nicht. Ich habe geschossen, aber du hast doch alles geplant. Du hast den Revolver versteckt. Und jetzt muss dieser arme Horst, der niemand etwas zuleide tun konnte... Horst stirbt und hinterlässt sein Geständnis. Du bist ein Mörder. Du... Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh nein, du bleibst hier. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Lorenz, bitte tu den Revolver weg! Weg mit dem Revolver, Redding. Herr Lorenz! Bleiben Sie, wo Sie sind, Herr Pfarrer. Und Sie auch, Frau Pfarrer. Sonst beginnt ein Feuerwerk. Geben Sie den Revolver her. Keine Bewegung. Geben Sie den Revolver her. Vorsicht! Auf einen Toten mehr oder weniger kommt es mir jetzt nicht mehr drauf an. Nein, bitte nicht. Her mit dem Revolver. Sie rennen in ihr Unglück. Nein, jetzt. Nein, Lorenz. Nein, Lorenz. Verdammt, lass mich los. Lass mich los. Rasch. Griselda, heb den Revolver auf. Gib ihn her. So, Redding. Und jetzt sage ich, keine Bewegung. Na, was ist denn schon wieder los? Gut, dass Sie da sind, Doktor. Kümmern Sie sich um Frau Hampton. Zu spät. Ich kann ihr nicht mehr helfen. Aber vielleicht können Sie etwas für den armen Horst tun. Schnell, Doktor, schnell. Ja. Tja. Was ist mit ihm? Doktor! Zu viele Tabletten. Aber wir bekommen ihn schon durch. Hm. passiert. Wo? Im Pfarrhaus natürlich. Mord im Pfarrhaus nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christie. Übersetzung Peter Goldbaum. Bearbeitung Peter Goldbaum, Otto Kurt. Die Rollen und ihre Sprecher: Pfarrer Hans Quest, Griselda Ingrid Kapelle, Dennis Elmar Wepper, Mary Edith Hanke, Fräulein Marple Erika von Tellmann, Lawrence Redding, Jürgen Goslar und viele andere. Regie Otto Kurt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1970.